Leben ist eine kurze Reise. Es hält tausend Überraschungen bereit. Mit einem Lächeln nehme ich sie an. Ich gehe den Weg, den mein Schicksal mir zuweist. Denen vorbei, die nicht schnell genug sind. So bleibt nicht viel Zeit. Nur noch faltsam tickt die Uhr. Und das hat mir eines gezeigt. Ich bereue nichts, keine Minute, keinen Tag. Hab alles überstanden, ganz egal wie hart es war. Viele Siege errungen und auch mal verloren. Jetzt kann ich euch versprechen, wo wir sind es voll. Viele Siege errungen, wo wir sind es voll. Mal nicht so läuft, weiß ich doch, dass es weitergeht. Mit uns überspringst du Hürden, das ist der Wind, der stärker weht. Steck den Kopf nicht in den Sand, leg die Hände nicht in den Schoß. Kämpfe für das, woran du glaubst, und werde mit uns groß. Ich bereue nicht. Keine Minute, keinen Tag. Hab alles überstanden, ganz egal wie alles war. Viele Siegerungen und auch mal verloren. Eins kann ich euch versprechen, wo wir sind es voll. Viele Siegerungen, wo wir sind es voll. Ganz egal, wie alles war.